WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt, die ein bisschen kürzer ist als sonst, wegen des Feiertags am Freitag. Aber 4 Tage sind wir da, so wie ihr das kennt. Freie Themennacht am Montag, das heißt, ihr könnt euch hier melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der Florian und der Florian ist 27. Hallo Florian. Genau, moin Domian. Florian, grüß dich. Grüß dich. Also ich rufe an eigentlich, weil letzte Woche hattest du ein Gespräch mit einer jungen Dame gehabt, die war, glaube ich, 200 Kilo, hatte die an Gewicht gehabt. Ja. Und das hatte ich mir so ein bisschen angehört und ich war auch mal nah an diesem Gewicht dran mit 190 Kilo. Ja, ich höre 190 Kilo. Bist du noch da? Hallo? Jetzt ist die Leitung, fängt ja gut an die Woche. Fängt ja gut an. Florian? Ja, er ist weg. Dann machen wir ganz einfach weiter mit dem Andi. Und Andi ist 33. Guten Morgen, Andi. Guten Morgen. Guten Morgen, Andi. Ich hoffe, dass deine Leitung jetzt hält und nicht gleich wieder wegbricht. Ja, ich hoffe auch. Ja. Ich gehe mal an einen Platz, wo es besser sein müsste. Ja, aber ich verstehe dich jetzt schon mal ganz gut. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen, genau. So, um was geht's, Andi? Ja, also ich bin seit 5 Jahren in einer Beziehung. Mhm. Und ja, wir haben schon einiges durchgemacht. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt. Also wir haben uns kennengelernt und dann ist sie bei ihm ausgezogen, weil er halt Ausraster hatte. Mhm. Dann sind wir zusammengezogen nach einem guten Stück und haben mittlerweile seit knapp 2 Jahren, also im August werden es 2 Jahre, einen Sohn. Mhm. Und da hat es halt dann zuvor schon Depressionen gehabt und seitdem halt auch. Mhm. Und ich kann ihr überhaupt nichts mehr recht machen, die letzte Zeit. Mhm. Wird für alles verantwortlich gemacht und mittlerweile setzt mir halt die Pistole auf die Brust. Sie will halt wieder dahin, wo sie herkommt, so Norddeutschland. Ja. Und wir wohnen halt jetzt im Süden und nur sind das halt. Ja? Sie sagt, zieh mit. Oder du siehst deinen Sohn halt nicht mehr. Oh, oder also du siehst deinen Sohn halt, also wir sind halt getrennte Leute dann. Mhm, verstehe. So, das sind jetzt zwei verschiedene halt, Schuhe. Da hast du von einer Depression gesprochen und du erzählst mir die Sachen, dass es in eurer Beziehung nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte. Oder eigentlich ist es katastrophal. Also siehst du da einen Zusammenhang? Ja, sie hat Depressionen auf der einen Seite, wo es halt ihr komplett dreckig geht. Zum Teil vielleicht auch, weil es wieder zurück will, wo es herkommt. Und zum anderen ist er aber auch wiederum so stark, dass sie sagt, dass sie mir praktisch vorschreibt, was ich zu machen habe. Mhm. Reden wir von einer diagnostizierten Depressionserkrankung? Ja. Das heißt, sie war bei einem Arzt und sie wird auch behandelt oder von einem Psychologen, genau. Und sie nimmt genau auch Medikamente ein? Nein, Medikamente nimmt sie nicht, da wehrt sie sich dagegen. Also was macht sie dann beim Arzt? Ja, Gesprächstherapie. Mhm. Und ihre normalen Ärzte, aber auch ihr Psychologe haben ihr schon gesagt, dass es für sie das Beste wäre, wenn sie wegziehen würde. Ach. Weil sie fühlt sich halt hier absolut... Ein toller partnerschaftlicher Ratschlag der Leute. Mhm. Ja, sie fühlt sich halt hier absolut nicht mehr wohl und ja. Aber nochmal, es kann ja sein, dass das gar nicht so direkt zusammenhängt. Aber du siehst einen Zusammenhang zwischen ihrer schlechten Stimmung, Missstimmung oder gar Depression und euren großen Problemen in der Beziehung. Es kann ja auch sein, dass das eine von dem anderen getrennt sich entwickelt hat, dass eure Beziehung einfach auch nicht mehr funktioniert, auch selbst wenn die Depression jetzt geheilt würde oder gelindert würde. Das frage ich dich, wie du das einschätzt. Ja, also bei uns ist so, sexmäßig läuft eigentlich nichts mehr. Seit wann? Also seit August 2013 haben wir vielleicht dreimal miteinander geschlafen. Mhm. Und Zärtlichkeiten ansonsten auch eher selten. Mhm. Und ja. Wie oft streitet ihr euch in der Woche? Also sie streitet regelmäßig. Um was geht es in den Streitereien hauptsächlich? Dass ich der Schuldige immer bin. Also okay, aber unser, das muss ja ein Thema haben. Letztes Thema, wo ich halt der Schuldige war, wo sie halt unbedingt streiten wollte, war, dass unser Kind halt einen Asthmaanfall hatte und ich war der Schuldige, weil ich mich nicht habe vor Jahren immunisieren lassen, wo die Antikörper halt auf ihn dann übergegangen wären. Mhm. Und ich war da halt wieder mal dran schuld. Wie reagierst du, wenn du immer der Schuldige bist und wenn man dir immer Schuld gibt, für was auch immer? Ich ziehe mich zurück. Ich ziehe mich komplett zurück. Das heißt, du schweigst? Ja, also ich kann nicht diskutieren in dem Sinne. Hast du es aufgegeben oder hast du nie diskutiert? Ich habe eigentlich nie diskutiert, weil ich eher so der ruhige und schweigsame Typ bin. Also mit mir diskutieren oder streiten, da streiten die anderen und ich verhalte mich dann eher passiv. Was natürlich auch in gewisser Weise nervig ist, Andi. Ja. Also natürlich bis zu einem gewissen Punkt ist eine verbale Auseinandersetzung ja enorm wichtig. Schon, aber wenn man mit dem gegenüberliegenden Menschen halt sagen kann, was man will, dann resigniert man halt einfach, dann gibt man auf. Okay, aber du hast ja noch nie gesagt, was du willst. Ja, also ich habe es schon gesagt, aber jetzt nicht so direkt dann auch mit der Faust dann auf den Tisch gehauen. Wobei das sicherlich dann irgendwann mal gar nicht so schlecht gewesen wäre. Ja. Oder ihr auch mal die grundsätzliche Frage zu stellen, hör mal, was stört dich eigentlich an unserer Beziehung? Oder was willst du? Oder liebst du mich noch? Das sind doch alles entscheidende Fragen. Also lieben tut's mich noch. Ab und zu zumindest, wenn sie gerade so ihre Aussätze hat. Also wie du mir das gerade schilderst, bin ich da eher skeptisch. Ja. Wenn die dir die Pistole auf die Brust setzt und sagt, wenn du nicht mit nach Norddeutschland kommst, dann siehst du dein Kind nicht mehr, weiß ich nicht, ob man dann auch von Liebe reden kann. Also sie hat seit vor einem halben Jahr schon gesagt, dass sie wegziehen will. Mhm. Ich habe es halt immer so ein bisschen hinausgezögert, weil Was glaubst du denn? Weil ich mich halt extrem schwer damit tue, dann irgendwie hier die Zelte abzubrechen und irgendwo anders wieder aufzubauen. Mhm. Ist es schlichtweg Heimweh, was sie treibt in den Norden? Ja. Mhm. Also sie vermisst halt das Meer. Okay. Sie ist nicht berufstätig bei dir in der Gegend im Süden? Doch. Doch? Und doch. Aber sie könnte das dann auch leicht wechseln und im Norden was bekommen? Also bei ihr ist es überhaupt kein Problem. Wenn sie arbeitslos ist oder wenn sie halt irgendwie so einen neuen Job sucht, dann hat es den auch relativ zügig. Mhm. Bei dir wäre es schwieriger. Bei mir ist es definitiv schwieriger. Du hast auch keine Lust auf Nordsee. Also Lust hätte ich schon irgendwie, aber halt so mit Zelte abbrechen, da tue ich mich verdammt schwer. Mhm. Weil hier ist halt definitiv aktuell ein sicherer Job. Mhm. Und wie das dann halt woanders ausschaut, habe ich keine Ahnung. Okay, man kann das natürlich verstehen, wenn sie in ihre Heimat will. Darüber kann man ja auch reden, sowas kann man organisieren. Aber Das scheint mir ja nur ein Punkt bei euch zu sein. Da ist ja viel mehr im, liegt ja im Argen. Ich glaube, das Ganze ist nur zu lösen, indem ihr miteinander redet. Und wenn ihr alleine nicht miteinander reden könnt, dann müsst ihr zu einem Fachmann gehen, mit dem ihr am Tisch sitzt. Mhm. Zu einem Paarberater. Nur so ist das lösbar. Und wenn, und wenn, und wenn herauskommt, dass diese Beziehung kaputt ist. Aber das ist dann immerhin auch eine Gewissheit. So, du ziehst dich zurück, du schweigst. Sie wird wahrscheinlich dadurch noch aggressiver innerlich, wenn du nie den Mund aufmachst und die ist genervt. Ja. Du weißt gar nicht so genau, was, was sie noch will. Was willst du denn eigentlich? Also ich will eigentlich eine funktionierende Partnerschaft oder eine glückliche Familie haben. Okay, das kann man so als grundsätzliche Statement kann man sagen. Aber und, was willst du, ja, was willst du mit und von ihr? Einfach wieder mal Liebe und Nähe. Mhm. Und das halt auch über einen, ja, längeren Zeitraum hinweg und nicht halt nur so mal einen Tag oder einen Abend und dann ist wieder, ja, ja, die Kacke am Dampfen. Ja, wir haben gerade darüber spekuliert, was sie für dich noch empfindet. Mhm. Was empfindest du für sie denn noch? Ehrlich jetzt. Nicht Wunschdenken, ehrlich. Also, wenn es wieder normal ist, dann habe ich schon noch Gefühle für sie, so ist es okay, nicht. Aber das ist die, das ist natürlich die Einstellung. Wenn es wieder schön wäre, dann liebe ich sie noch, aber es ist ja nicht schön. Und die Frage ist, ob es überhaupt wieder schön werden kann. Ja. Andi, ich rate dir wirklich dringend zur Klärung der gesamten Situation und ihr müsst es gut klären wegen des Kindes. Wenn ihr alleine wärt, könntet ihr sagen, okay, komm, es war nix und tschüss. Dann wäre es einfach. Dann wäre es einfach. So. Ihr müsst es klären, was ihr wollt und was ihr füreinander empfindet und was ihr auch bereit seid, für den anderen zu tun. Aber das geht alles nur mit einem offenen Wort. Ja. Ich werde dir jetzt mal, das heißt mein Psychologe, der Jürgen, gibt dir jetzt mal ein paar Adressen an die Hand in deiner Gegend, wo man gute Paarberatungen machen könnte. Dann schlag ihr das doch mal vor. Vielleicht ist sie dann ganz baff, wenn du sagst, pass auf, ich habe mir überlegt, wir müssen mal ein bisschen miteinander reden, wir gehen da mal hin. Ja, wenn ich ihr auch teilweise irgendwie was sage, ich habe ihr von einer Kollegin erzählt, wo es in der Familie so, ja, auch Probleme gegeben hat, welche dann durch eine Diagnose festgestellt worden sind. Also eine Diagnose hat gezeigt, dass halt da psychisch was im Argen ist und da hat dann sie gleich gemeint, ja, meinst du, dass ich mich dann auch einweisen lassen sollte, so wie die andere Person dann. Naja, okay. Und da das dann gleich wieder. Gut, ja. Es geht ja jetzt nicht um ein Einweisen, sondern es geht einfach um ein vernünftiges Gespräch in Anwesenheit einer professionellen Person. Ja. Du legst auf, Jürgen ruft dich gleich zurück. Okay. Ich wünsche dir Glück. Dankeschön, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, Andi. Dankeschön. Danke. Tschüss, Andi. Ciao. So, und hier ist nochmal ein Florian. Vielleicht ist es der Florian von vorhin. Hallo Florian. Ja, hallo Domian, es ist der von vorhin. So, aber bitte nicht auflegen wieder zwischendurch. Nein, das Netz war eben weg gewesen. Also, ja, habe ich mir schon gedacht. Mein Problem, war nicht meine Schuld. So, du warst irgendwann 190 Kilo schwer, hast du gesagt. Genau, richtig. Und jetzt? Und jetzt wiege ich aktuell 134 Kilo. Und in welcher Zeit hast du das runtergehungert? Also das ist jetzt, vor 3 Monaten wurde ich operiert mit einem Magenbypass bekommen. Verstehe. Und mit 168 Kilo wurde ich operiert. Und seitdem habe ich jetzt halt auf 134, also die 34 Kilo sind jetzt runter in 3 Monaten. Das ist ja schon ganz gut. Auf jeden Fall. Also bin ich auch verdammt stolz drauf und wie fühlst du dich? Körperlich? Sehr glücklich. Ja, auch körperlich gut. Auch körperlich gut, ja. Ich war... Vor einem Jahr war ich sehr schwer krank gewesen. Was hattest und du? Und ich hatte eine Herzinsuffizienz. Oh, und das hing natürlich damit zusammen. Unter anderem, mit dem Es hat angefangen mit einer Lungenentzündung, die aufs Herz geschlagen ist. Dann war ich bei 20% Herzfunktion gewesen. Wahnsinn, mit 26 Jahren. Mit 27, ja. Na, voriges Jahr warst du 26. Ja, gut, das stimmt. Ja. Also es war wirklich nicht schön gewesen. Es war keine schöne Zeit und habe mich da durchgekämpft mit wirklich viel Ehrgeiz und habe es geschafft und habe dadurch auch schnell meine Magenoperation bekommen. Was genau ist an deinem Magen gemacht worden? Der Magenbypass ist quasi vom Magen wird ein Stück abgeschnitten, also der wird einfach durchgeschnitten oben, wird wieder zugenäht, dann hat man noch 50 Milliliter Magen übrig. Der Darm wird quasi an den Alt-Neu-Magen wieder rangenäht und dann... Das heißt im Klartext, der Magen ist ja so klein, man kann gar nicht mehr so viel essen und man hat sehr schnell ein Hunger, ein Sättigungsgefühl. Richtig, also ich habe weder einen Hunger noch ein Sättigungsgefühl, das ist das Problem. Ich muss mich wirklich zum Essen quasi zwingen. Ach, das ist ja interessant, das wusste ich auch nicht. Ist das üblich bei solchen Operationen? Am Anfang ist es üblich, ja, weil das ja noch sehr frisch ist bei mir. Es ist halt so, dass ich das halt erst wieder alles lernen muss. Mein Magen muss sich das quasi beibringen. Nun ist ja auch viel, man futtert sich ja auch die Funde an, weil das ein oraler Genuss ist zu essen. Und diesen oralen Genuss, den vermisst du gar nicht und den suchst du gar nicht mehr? Jein. Mein Kopf sagt ja. Mein Magen sagt, mach das und du wirst sehen, was du davon hast. Und rauskommt, wie viel isst du so am Tag? Erklär mal vielleicht so ein paar Beispiele. Also vormittags, mittags, abends. Zum Frühstück eine halbe Scheibe Graubrot. Mittags. Wie? Eine halbe Scheibe Graubrot mit Marmelade oder sowas? Mit Marmelade, mit Käse oder mit Wurst. Eine halbe Scheibe nur? Ja. Und wie viel kann man dazu trinken? Gar nicht. Also dazu sollte man nichts trinken. Man soll eine halbe Stunde vor und eine halbe Stunde nach dem Essen soll man nichts trinken. Weil sonst der Magen durch das Getränk zu gefüllt wäre. Genau. Verstehe. So, und dann mittags? Und mittags dann meistens eine 5-Minuten-Terrine. Oder halt wirklich einen Teller Suppe. So nahrhaft ist das ja auch nicht, wenn du dann eine halbe Graubutscheibe isst und eine 5-Minuten-Terrine. Ja, ich muss auch Tabletten dafür nehmen, Nahrungsergänzungsmittel. Ah, verstehe. Um meine Vitamine und Hydrate, alles, was ich brauche, halt noch zu mir zu führen. So, im Mittag ein Süppchen, ein Mini-Süppchen. Dann den ganzen Nachmittag nix und dann am Abend wieder? Ja, halt all die Zwischenmahlzeiten, zum Beispiel ein Stück Apfel oder eine Gurke oder ein Stück Paprika. Ne, und dann halt ganz normal wieder Abendbrot, wo man dann auch wieder eine halbe Scheibe, wenn man auch gut ist, mal eine Scheibe Graubrot schafft. Wahnsinn. Und kein Hunger? Und kein Hunger, nein. Also, Florian, wenn du so weitermachst, bist du bald spindeldürr. Ja, das haben wir schon viele gesagt. Und momentan bin ich wieder auf so einem Level, wo das Gewicht, sag ich mal, seit einer Woche steht das Gewicht. Ja. Ne? Und das fällt dann nachher wieder so eine Woche dann mal wieder einmal runter und dann wieder gerade, dann bleibt das wieder. Ja. Wie groß bist du eigentlich? 1,87, ein großer Kerl. Ja, das war immer mein Vorteil gewesen. Deswegen ist mir mein Gewicht natürlich zwar aufgefallen, aber nicht ganz so extrem. Also, was soll ich dir wünschen, wenn wir uns in dem Jahr wieder unterhalten? Wo möchtest du da sein? Ja, also ich habe mir jetzt mein Ziel gesetzt, erstmal 130 Kilo. In einem Jahr habe ich mir noch gar kein Ziel gesetzt. Ich würde sagen, lass mich einen Vorschlag machen. In einem Jahr 90. Ja, das ist vorstellbar. Und dann müsste ein schmucker Kerl, 1,87 groß, 90 Kilo, alles im guten Bereich. Auf jeden Fall, das fände ich gut. So, ja, das ist jetzt eine Abmachung. Wir telefonieren nochmal in dem Jahr, okay? Alles klar, kein Problem. An mir soll das nicht liegen. Sehr gerne. Ich höre von dir. Und toi, toi, toi. Ja, super. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hier ist Markus. Markus ist 40. Guten Morgen, Markus. Ja, hi. Hallo Markus, weswegen rufst du an? Also, kurz umfasst, ich hab mich heute von meiner Frau verabschiedet. Verabschiedet heißt, sie ist gestorben? Die ist am Freitag gestorben. Sie war stark alkoholkrank. An was ist sie gestorben? Sie ist an akutem Organversagen gestorben, ist also viermal operiert worden. Hatte sie eine Krebserkrankung vorhergehend? Nein, sie ist an der Bauchspeicheldrüse operiert worden. Mhm. Also Krebserkrankung nicht. Wie gesagt, sie hat eine Alkoholerkrankung. Glaubst du, dass sie so schwer krank geworden ist durch den Alkohol? Ja, auf jeden Fall. Und dass der Alkohol ihr auch das Leben gekostet hat? Ja. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Also wir waren zusammen 3 Jahre. Mhm. Hätten normalerweise am 7. Mai hätten wir einen Termin gehabt am Standesamt und hätten heiraten wollen. Mhm. Nun waren ja, die... Ja. Und das war halt leider dann halt nicht mehr möglich. Mhm. Du sagst, du hast dich heute von ihr verabschiedet. Sie ist am Freitag gestorben. Was genau hast du heute gemacht? Ja, ich bin heute, also ich selber, beziehungsweise wir haben in Cuxhaven gewohnt. Mhm. Bin heute nach Osnabrück gefahren, weil das war da, wo sie in der Reha war. Mhm. Und habe sie dann dort bei dem Bestatter nochmal untersucht, beziehungsweise besucht. Das heißt, du hast am offenen Sarg gestanden? Ja. Hm. Warst du alleine dann mit ihr im Raum? Ich war über 2 Stunden mit ihr alleine da, ja. Was alles ist in dir vorgegangen, als du 2 Stunden am Sarg deiner verstorbenen Partnerin gestanden hast? Ja, ich habe ganz normal mit ihr gesprochen, als wenn sie mir zuhören würde. Mischt sich in deine Trauer, die du hast, verständlicherweise, auch eine Portion Zorn, weil sie... Nee, Zorn habe ich überhaupt nicht. Weil hätte Nein. sie die Finger vom Alkohol gelassen, würde sie vielleicht noch leben. Nee. Also kein Zorn? Nein, überhaupt nicht. Wie alt ist deine Partnerin geworden? 46. Wie lange war sie Alkoholikerin? Also laut der Aussage von ihrer Tochter hat sie das wohl vorher schon 20 Jahre betrieben. Es ist sehr schwer, an der Seite eines Alkoholikers zu leben. Wie hast du das ausgehalten, die letzten 3 Jahre? Ich muss dabei sagen, ich habe das selber gemacht. Das heißt, du bist auch Alkoholiker? Ja. Und hast Aber du... Mittlerweile trockener. Was heißt mittlerweile? Während dieser 3 Jahre, warst du da ganz trocken? Ja. Ihr habt nie zusammen getrunken? Doch, also, beziehungsweise, ja, hört sich jetzt blöd an, aber ich habe heute damit wieder angefangen. Ah, ich verstehe. Und deswegen habe ich jetzt eben angerufen. Ich verstehe, Markus, ich verstehe. Also nochmal im Klartext, du hast wirklich die letzten 3 Jahre nichts getrunken? Nein. Und jetzt im Trauerschmerz hast du getrunken? Ja. Das ist natürlich schlimm, aber man kann es ja irgendwie auch verstehen. Damit will ich das nicht... Verstehen tue ich das ja vorher nicht. Ja, klar, ich will es nicht rechtfertigen oder so, aber... Was hast du heute getrunken? Ich habe nur Bier getrunken. Also, das heißt nur Bier. Aber wie viel? Ach, 6, 7 Stück. Wann hast du das getan? Nachdem ich nachdem ich da von den Bestattern weg bin. Ich hab's mir gedacht. Ja. Weil du nicht mehr klar kamst, wahrscheinlich mit deiner Trauer. Genau. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht genau, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich hoffe nicht, dass du mit dem Auto gefahren bist. Nein, ich bin mit dem Zug gefahren. Dann weiß ich. Markus, wenn du die letzten 3 Jahre trocken warst und sie war nicht trocken, wie war denn dann diese Beziehung in den 3 Jahren? Anstrengend. Das glaube ich. Hast du nicht öfter sie gepackt und hast gesagt, hör auch auf, so ich es gemacht habe? Ich bin mit ihr zusammen in eine Reha gegangen. Obwohl ich das eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Ach so, du hast dir Gesellschaft geleistet, obwohl du schon trocken warst. Ja, genau. Und dann ist sie wieder rückfällig geworden? Ja, wir waren keine 2 Tage zu Hause. Und offensichtlich hast du diese Frau sehr geliebt. Ich habe die sofort schon geliebt. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn du sie so geliebt hast, du gehst sogar mit ihr in die Reha, obwohl du gar nicht das nötig gehabt hättest. Und dann wird sie wieder rückfällig. Was hast du da empfunden? Eigentlich nur Hoffnung. Hoffnung? Nie Enttäuschung? Doch, Enttäuschung auch. Wie viel Mal war sie denn in einer Reha in diesen 3 Jahren? 3 Mal. Warst du 3 Mal mit ihr? Nein, ich war nur 1 Mal mit ihr. Wie hat sie es dir denn erklärt, dass sie dann immer wieder angefangen hat? Sie brauchte mir nichts zu erklären. Ich weiß selber, wie das ist. Weil ich das lange, lange Jahre selber so mitgemacht habe. Also ich weiß. Warst du denn zwischendurch mal kurz davor zu gehen, zu sagen, ich halte das nicht mehr aus? Ja, angedroht habe ich ihr das ein paar Mal. Aber wirklich gewollt habe ich das auch nicht. Ich weiß nicht, ob man das liebesblöd nennt oder. Wie war dein letztes Gespräch mit ihr, was ihr noch führen konntet? Ja, das war das Gespräch, bevor sie in die Reha gegangen ist und wo wir den Termin zur Hochzeit gemacht haben. Weil wir eigentlich den Plan hatten, wenn sie diese Reha dann, wie gesagt, das waren 8 Wochen, und wenn sie diese Reha durchzieht, habe ich gesagt, dann habe ich eine Überraschung für dich und dann heiraten. Das heißt, um es richtig zu verstehen, sie ist von dieser Reha dann gar nicht mehr nach Hause gekommen? Nein. Du hast dann irgendwann oder am Freitag dann von ihrem Tod erfahren? Ja. Das heißt, du konntest dann auch nicht bei ihr sein, als sie gestorben ist? Nein, konnte ich nicht. Aber das war halt das Schlimme, deswegen habe ich mich heute in den Zug gesetzt und bin dahin gefahren. Das finde ich auch sehr gut so und sehr richtig. Das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ja, genau. Was hat sie denn eigentlich über dich gedacht, dass du nicht mehr trinkst? Ja, sie wollte das ja eigentlich auch so, nur war halt nicht in der Lage. Hat sie dich bewundert und respektiert, dass du das geschafft hast? Ich weiß es nicht. Manchmal hatte ich den Eindruck, sie war ein bisschen böse darüber. Aber vielleicht nur insofern böse, weil sie es nicht geschafft hat. Ja, genau. Weißt du, Markus, das ist jetzt schon so schlimm, dass du deine Partnerin verloren hast. Jetzt darf nicht das nächste Schlimme auch noch passieren, nämlich dass du wirklich dauerhaft rückfällig wirst. Nein, das... Hast du dich so im Griff, dass du ab morgen wieder aufhören kannst? Ich hoffe das, ja. Ich rate dir dringend, wenn das morgen, wenn du merkst, dass du es nicht schaffst, dir sofort morgen irgendwo Hilfe zu holen. Ja. Du stürzt noch mehr, das muss ich ja gar nicht sagen, du stürzt noch mehr ins Unglück, als dass jetzt schon das Unglück da ist. Nämlich deine geliebte Frau ist weg. Ist gestorben. Ja, das weiß ich auch. Aber ich weiß nur eins, es tut auf jeden Fall immer gut, mit jemandem zu reden. Mhm. Deswegen, du lebst in Cuxhaven, sagst du, ne? Ja, genau. Wir werden dich jetzt nochmal zurückrufen, Markus. In Cuxhaven gibt es auch gute Anlaufstellen, nicht nur wegen der Alkoholprobleme, auch so zum Reden. Ja. Ich fände es gut, wenn du vielleicht in eine Trauergruppe gehen könntest, also wo Menschen sich zusammenfinden, die auch gerade einen Menschen verloren haben. Da fühlt man sich... Ja, bitte? Wäre eine tolle Sache. Ja, dann ist man nicht alleine, dann fühlt man sich verstanden von den anderen und man ist auch aufgefangen, wenn es einem richtig schlecht geht. Ja. Mir tut es sehr leid, dass deine Freundin gestorben ist. Ja. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du nicht weiter absinkst wieder in den Alkoholismus. Und ich wünsche dir vor allen Dingen Kraft, dass du die nächsten schweren Monate, das werden schwere Monate werden, dass du die passabel überstehst, sagen wir es so. Ja. Und dafür werden wir dir jetzt ein paar Sachen an die Hand geben. Und dann kannst du dich ja morgen direkt darum kümmern, dass du vielleicht das eine oder andere organisierst. Ja? Ich bedanke mich vom ganzen Herzen. Sehr, sehr gerne, Markus. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und du wirst von Jürgen, meinem Psychologen, gleich zurückgerufen. Alles klar, ich bedanke mich. Alles Gute. Tschüss. Danke, Dominik. Tschüss. Tschüss. So, wir haben 1.33 Uhr und ich möchte gerne auf das Thema hinweisen, was wir diese Woche haben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir das große Thema Verzicht. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die freiwillig auf vermeintlich wichtige Dinge verzichten. Auf Erfolg, auf Karriere, auf Sex, vielleicht auf viele Annehmlichkeiten des Alltags. Vielleicht habt ihr euer Leben ganz bewusst reduziert auf das Nötigste. Vielleicht habt ihr euren beruflichen Werdegang abgebrochen, der vielleicht ganz toll war, weil ihr eingesehen habt, das will ich alles gar nicht, das brauche ich gar nicht. Ich mache was völlig anderes, was mit viel weniger Geld und Ansehen und Dingen verbunden ist. Aber man kann es ja auch umdrehen. Vielleicht habt ihr wegen eurer Karriere, weil ihr ganz groß raus wolltet, auf die Liebe verzichtet, auf eure Familie verzichtet. Oder vielleicht hat euch auch schon mal jemand gezwungen, auf etwas zu verzichten. Also das Thema heißt Verzicht und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, in erster Linie, die freiwillig ihr Leben reduziert haben und ihr Leben radikal verändert haben und vielleicht so leben, wie viele von uns sich das gar nicht vorstellen könnten. Ihr könnt euch gerne per Mail anmelden, domian@wdr.de oder am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr anrufen oder natürlich auch sehr gerne während der Sendung. Thema Verzicht am Mittwoch. Es geht weiter mit Rosi. Rosi ist 53. Guten Morgen, Rosi. Guten Morgen. Rosi, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Über was reden wir beide? Ich habe ein Problem. Ich bin mit einem Partner zusammen. Den habe ich vor circa 2 Jahren im Internet kennengelernt. Und wir haben noch nie Sex miteinander gehabt. Aber ihr seht euch oft real. Wir schlafen zusammen immer im Bett. Ja. Und hat auch jeder seine eigene Wohnung, aber da passiert gar nichts. Wie erklärst du dir das? Weil ich bin übergewichtig für ihn, weil er steht nicht auf etwas Mulliges. Er hat immer nur schlanke Frauen gehabt oder dünne Frauen. Mhm. Und das macht mich ganz schön zu schaffen, weil ich ihn sehr liebe. Ne? Darf ich dich fragen, damit ich mir eine Vorstellung machen kann, wie viel du wiegst und wie groß du bist? Ich bin 1,68 und wiege ungefähr 100 Kilo. Ja. Und ich habe, wo ich ihn kennengelernt habe, habe ich so noch 16 Kilo weniger gewogen. Ach, das heißt, du hast ja ein bisschen Frust angefuttert? Ja, kann man so sagen. Kann man sagen. Und bin auch immer sehr traurig, wenn wir so Filme gucken, so Liebesfilme und wie ist denn andere sowas haben und dann passiert nichts. Dann bin ich schon oft aus dem Zimmer gerannt und habe geweint. Ihr schlaft in einem Bett zusammen? Ja. Wenn es auch schon keine Sexualität gibt, gibt es denn Zärtlichkeiten? Normal, ich habe nie verstanden. Ich sag, wenn es schon keine Sexualität gibt, gibt es denn Zärtlichkeiten? Gibt es das? Nein. Nein, gibt's nicht. Gibt's nur einen guten Morgenkuss oder gute Nachtkuss und mehr nicht. Ja. Hat er das denn so ganz offen dir gesagt oder vermutest du das nur? Nein, das hat er mir von Anfang an schon gesagt, dass er auf mich nicht so steht. Ach. Warum hat er sich denn auf dich eingelassen? Weil wir uns sehr gut verstehen. Wir passen in der Beziehung passen wir sehr gut zusammen, aber nur das Sexuelle passt, also geht eben nicht. Sag mal, ist zufällig dein Partner bei dir jetzt? Ja, das ist bei mir, ja. Im Zimmer sogar? Ja, das ist neben mir. Könnte ich den mal kurz sprechen, wäre das möglich? Ja, klar. Ach, das ist ja super. Dann gib ihn mir mal. Ja, hier. Mach mich voll, das ist nicht gut. Ja, hallo schön, Domian. Ja, grüß dich. Wie heißt denn dein Vorname? Erstmal alle Jute und wir sehen jeden Abend deine Sendung. Ach, das ist ja nett. Ja, ja. Aber nee, du sagst mir mal eben deinen Namen. Ja. Wie heißt du denn? Ich komme mir so ein bisschen blöd vor, weil ich weiß ja, was sie gesagt hat, ja. Ja, nee, erstmal, wie heißt du denn? Ja, Stefan. Stefan, und wie alt ist der Stefan? Der Stefan, der wird jetzt bald 52, wenn er Glück hat. Na, das ist doch super. So, Stefan, jetzt erzähl mir mal, wie ist das in dieser doch relativ kuriosen Beziehung? Warum hast du dich für die Rosi entschieden als Freundin, wenn das aber sexuell nicht läuft bei dir? Ach, Mann, ey, Domian, ja, ist eine schöne Frage und, ja, pass auf, ich hatte das schon mal bei dir angerufen gehabt, aber das war vor 5 Jahren gewesen. Mhm. Da war ich mit meiner Freundin auseinander. Ich habe 4 Kinder. Ich weiß jetzt nicht, was mit Rosi. Nee, ich liebe die Rosi, ja. Und, du liebst Rosi, aber warum? Du schläfst. Das ist eine Frau mit einem ganz kurzen Herz, mit einem ganz großes Herzen, ja. Aber die Rosi würde gerne auch mal mit dir schlafen. Ja, das würde sie gerne, ja. 100.000 Mal. 100.000 Mal schon. Und gar nicht mal nur schlafen, sondern sie würde auch gerne mal etwas Zärtlichkeit erleben. Ja, ich meine, Domian, ich versuche ja Zärtlichkeit zu geben. Also, im Sinne jetzt, ja, aber offensichtlich nicht genug für Rosi. Ja. Komm, lass uns ganz offen miteinander reden, wie zwei Kerle. Das heißt, du stehst, weil Rosi etwas übergewichtig ist, macht sie dich nicht an. Stimmt das? Richtig. Und da kann man auch nichts dran drehen, das ist nun mal so. Ja. Warum hast du dich dann auf eine partnerschaftliche Beziehung eingelassen mit ihr? Ja, das freut mich auch. Das ist die wichtige Frage. Weißt du, Domian, bei mir ist es so gewesen, 2013, also ich habe ja Rosi 2013 kennengelernt. Vor 2 Jahren, ja. August. Und 2013, im Oktober, ist meine Mama gestorben. Und ich schätze das mal, sage ich jetzt mal so, dass ich vielleicht irgendwie Halt brauchte. Ah, ich verstehe. Weißt du? Verstehst du mich? Ich verstehe das, ja. Jetzt, ich kann das verstehen, dass du da vielleicht einfach einen Halt brauchtest. Ja, aber seitdem sind ja bitte zusammen ich liebe ihn ja wirklich. Also ja, jetzt pass auf. Jetzt musst du ja auch einsehen, dass die Rosi Bedürfnisse hat und das für sie eine schwierige Situation ist. Sie würde ja gerne mit dir schlafen und sie hat sexuelle Bedürfnisse. Ja, ja. Was würdest du sagen, wenn Rosi sich die Sexualität irgendwo anders holt? Ja, sie sagt gerade, du hast gerade einen guten Punkt erwischt. Dann würde ich sagen, dann muss es machen. Dann wärst du nicht eifersüchtig. Nein. Mhm. Gut, dann gib mir mal die Rosi nochmal, Stefan. Ja, okay. Mhm. Ja. So, Rosi, das war gerade ein Wort. Was ja, das hat er aber mir schon mal gesagt und dann hat er gesagt, dann ist er weg. Na, da gerade klang das anders. Ja, und wollen wir mal sagen, wenn ich das wollte mit anderen Männern, könnte ich das. Aber ich bin nicht so ein Typ. Ich möchte eine Partnerschaft haben mit denjenigen, mit denen ich auch zusammen bin. Mhm. Und nicht nur Sex. Sex kann man überall irgendwo haben. So, jetzt seid ihr wirklich in einem Dilemma. Oder du bist in einem Dilemma, Rosi. Ich habe auch richtig Depressionen. Ich habe manchmal so geweint. Manchmal, ja. Er hat es gar nicht verstanden. Er versteht das manchmal gar nicht. Eigentlich muss er es ja verstehen. Wenn er ernst. Ja, er versteht jetzt schon die Situation, aber er kann auch mit mir darüber nicht, also er kann damit nicht umgehen. Ich glaube ja, so wie der das gerade mir, wie er es mir gesagt hat. Und ich kann mich von ihm nicht trennen, weil ich mag ihn sehr und. Nee, lass mich mal sagen, ich glaube, so wie er es gerade gesagt hat, wird da auch wenig dran zu rütteln sein. Ich meine, das ist jetzt hart, aber wir müssen es so ausdrücken, der steht nicht auf dich. Sexuell. Ja, damit komme ich aber nicht klar. Nein. Das sind 2 Jahre, wo er es dir jetzt schon beweist. Der wird dich schätzen und lieben, der Stefan. Vielleicht wird er eine sehr gute, tiefe Freundschaft zu dir empfinden. Aber es ist kein Begehren da. Ich weiß das eigentlich vom Kopf her, weiß ich das. Vom Verstand her weiß ich das auch. Und jetzt ist die Frage, was macht ihr daraus? Wieso werdet ihr euch, wie werdet ihr euch weiter verhalten? Hältst du das aus? Ich halte eben nicht mehr aus. Das glaube ich nämlich auch. Das würde ich an einer Stelle auch nicht aushalten. Weil ich sag mir, Selbstbefriedigung ist ja auch nicht immer der Sinn der Sache. Mhm. Man braucht ja auch mal andere Sachen. Man braucht mal Menschen, mal eine Nähe, eine Berührung oder so. Also ich glaube, es gibt keine goldene, kluge Lösung für euch. Die Sexualität, das Begehren kann man nicht dahin zaubern. Ich weiß. Das geht nicht. Die Frage ist, wenn du jetzt abspecken würdest, ob er dich dann attraktiv fände, sexuell. Da müsste ich ja 40 Kilo abspecken. Ja, und ich habe auch ein bisschen ein komisches Gefühl dabei, dann würdest du es nur für ihn machen. Ja. Wenn, dann musst du es. Quatsch, nee. Ich war ja mal richtig schön schlank gewesen, ich habe mich irgendwie gehen lassen. Würdest du den abspecken wollen? Ja, aber er kocht ja so gut, dann backen wir zusammen. Er kocht auch noch gut. Ja, das ist natürlich fatal. Das ist ja fatal. Und backen tun wir auch noch zusammen, unsere Brote selber. Gib mir meine Stefan nochmal kurz. Ja. Stefan, du mästest ja die Rosi richtig. Mann, oh Mann. Du hast gehört, ja, ich koche gut, ich backe gut. Wie viel wiegst du denn eigentlich? Na, ich bin bei 1,72, ich bin bei 90 Kilo. Ja, bist auch gar nicht der Schlanke, Mann. Ah, du, hör mal auf jetzt. Ja, aber hallo. Nein. Jetzt mal ganz ehrlich, nehmen wir mal an, die Rosi würde abspecken. Ja. Wär sie denn dann dein Typ? Na pro. Ich hab ja von Rosi Udo Spüller gesehen und da sah sie richtig schnicke aus, ja. Also Stefan, ich habe gerade zu Rosi gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast. Ihr müsst jetzt irgendeine Lösung finden. Ja. Wenn Rosi nicht abspeckt, ist das für sie natürlich eine unerträgliche Situation der unbefriedigten Sehnsucht. Das musst du sehen. Da tust du ihr immer weh und weh. Nein, ich möchte ihr nicht wehtun. Ja, möchte ihr auch beistehen. Ja, dann müsst ihr versuchen, müsst ihr das irgendwie versuchen, auf eine freundschaftliche Ebene, wenn das möglich ist, zu schieben. Aber nee, wir wollen nicht freundschaftlich. Ich möchte sie lieben, ich möchte sie nehmen, ich möchte sie. Ja, mein Lieber, du liebst sie ja körperlich nicht. Ne? Ja, aber du tust es ja nicht. Du kannst es ja nicht. Also kann es so nicht weitergehen. Also muss irgendwas anderes jetzt her. Ja, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Gib mir mal die Rosi nochmal, Stefan. Ja, klar, mach ich doch. Ja. Und ich bedanke mich, weil du bist ein top cooler Kerl und du hörst nächstes Jahr nicht auf, okay? Was ich so gehört habe. Ich danke dir für das Kompliment. Von einem Berliner höre ich das besonders gerne. Klar. Rosi. Ja? Rosi, ich habe gerade nochmal zu Stefan gesagt, ihr müsst jetzt irgendwie eine neue Richtung finden. Sonst wirst du wirklich... daran kaputt gehen. Na, so wollte ich das nicht sagen, aber du wirst wirklich seelisch... Ich weiß das alles selber, aber... Es gibt nur die, also entweder gibt es die Lösung, du speckst ab, aber das musst du für dich tun und nicht nur für ihn, nur so funktioniert das. Oder aber du, ihr trennt das ein wenig und versucht es auf eine freundschaftliche Ebene zu legen. So geht's nicht weiter. Ich weiß. Da wirst du seelisch krank drüber. Ich merke ja, dir geht das richtig zu Herzen. Das, ja, sicherlich. Ja, das höre ich. Also... ich möchte dich jetzt mal so mit diesem Tipp entlassen, dass ihr müsst für euch jetzt einen neuen Weg finden. Du musst vor allen Dingen den Weg finden. Lass es auf keinen Fall weiter so laufen. Und nicht, dass du aus Verzweiflung noch 10 Kilo drauflegst. Das ist ja noch furchtbar. Na, so viel jetzt wie hier wollte ich eigentlich noch nie. Ja, Mann, so darf es ja nicht sein. Okay. Liebe Rosi. Grüße nochmal den Stefan von mir. Ich wünsche euch wirklich beiden, dass ihr irgendwie die Kurve bekommt, wie auch immer. Ja, und vielen Dank, ja. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Berliner Freunde, so mag ich's. Das ist doch toll. Doris, 52, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Doris, um was geht's bei dir? Ja, und zwar, es geht darum, um meinen Ex-Mann und meinen Wiedermann. Und dein Ex-Mann und den Wiedermann? Wir sind seit 20 Jahren zusammen, mhm. Also ich kenne wir uns. Wir waren 12 Jahre verheiratet, ja? Und 7 Jahre geschieden. Aha. Und wir sind, ich habe mich scheiden lassen, weil er mich gegen die Wand gedrückt hat, also weil er dann Gewalt gegen mich angewendet hat. Mhm. Und das konnte ich nicht für gut heißen und ich hasse Gewalt, jeglicher Form. Ja. Ob das Kindern gegenüber oder Frauen gegenüber ist oder ich mag das überhaupt nicht und dann habe ich ihn angezeigt. Oh. Ja, da waren die Zwillinge 3 Jahre alt und bitte? Noch Zwillinge sind jetzt mittlerweile 11. Ja. Und dann wurde er auch verurteilt zu einer Geldstrafe. Wie hoch war die Geldstrafe? 2.500 Euro. Ja. Wann war diese Verurteilung? Bitte? Wann war diese Verurteilung? Die war vor 5 Jahren. Mhm. Die war vor 5 Jahren. Mhm. Also da waren wir schon geschieden. Mhm. Ja? Ja, ich hab's verstanden, ja. Und ja gut, und dann habe ich, also die Kinder konnten schon zum Papa und so, und er konnte die Kinder auch sehen, aber ich habe den Kontakt ein bisschen reduziert. Mhm. Ja, also weil ich einfach diese Gewalt in meinem Kopf hatte. Klar. Und das vergisst man nicht so schnell. Ja, und dann rede ich zu schnell, Entschuldigung. Nee, ich sag, das vergisst man nicht so schnell, diese Gewaltgeschichte. Ja, genau. Du redest nicht so schnell. Ist er vor 2 Jahren, ist er dann nach Ostfriesland gezogen, ja. Und hat dann mit seinem Schwager gearbeitet und da hat er gemerkt, wir sind aus München, da hat er gemerkt, wie sehr ihm seine Kinder fehlen. Mhm. Und dann ist er letztes Jahr am Geburtstag der Kinder, als sie 10 Jahre wurden, ist er dann wieder zum Geburtstag der Kinder erschienen und sagte, jetzt bin ich wieder da. Mhm. Und wir wussten offiziell gar nicht, dass er in Ostfriesland war. Mhm. Und jetzt bin ich wieder da, heißt das? Ja, und er hat da jetzt ein Jahr lang gelebt und er hat beim Schwager gearbeitet und der hat so eine Landschaftsgärtnerei. Und ja, gut. Heißt das denn, er sagt, ich bin jetzt wieder da, heißt das, dass er jetzt wieder... Von Friesland. Er ist wieder in München da. Ja, ja, klar. Heißt das, dass er jetzt auch wieder bei dir sein will? Wir sind seit diesen Tagen wieder zusammen, seit einem Vierteljahr. Guck mal, Doris. Ja. Und wie ist und es da, jetzt? Ich wollte nur sagen, wenn auch mal Gewalt angewandt wird, also, was ich nicht gut heißen würde, mhm. auch nicht Kindern gegenüber oder Frauen mhm. gegenüber, also ich hasse es, ja, ich würde mhm. immer wieder einen Mann anzeigen, der eine Frau schlägt oder mhm. ein Kind schlägt, mhm. ja, würde ich immer wieder tun. Aber ich habe gemerkt, dass in den 5 Jahren, wo uns wir wenig gesehen haben, in den letzten 5 Jahren, wo wir uns wenig gesehen haben, dass er wirklich sehr viel gereift ist. Mhm. Meine wird 66. Und dass der wirklich ein ganz anderes Denken hat mit den Kindern zum Beispiel. Früher, ja, alle 4-5 Wochen mal die Kinder sehen, das hat schon gereicht. Ja. Jetzt sieht er jede Woche seine Kinder. Und ihm ist es auch wichtig, wir machen auch gemeinsam Urlaub. Und es also, ist einfach Doris, diese Zeit, wo du jetzt wieder mit ihm zusammen bist, ist eine gute Zeit. Ja, es ist echt eine gute Zeit. Ich stimme dir dazu. Natürlich ist das mit nichts zu rechtfertigen, wenn jemand so etwas gemacht hat. Aber Menschen, man muss Menschen auch die Chance geben, sich ändern zu können. Richtig, der Meinung bin ich auch. Viele und Menschen, darum wollte ich eigentlich auch sagen, dass man nicht immer, wenn man sich trennt, dass man immer Rosenkriege ausüben muss. Weißt du, was ich meine? Dass man nicht immer nur schlecht, zum Beispiel, ich habe nie zu den Kindern gesagt, ihr dürft den Papa nicht sehen, weil, nein, ich habe gesagt, der Papa hat keine Zeit, wie es auch oftmals so war. Ja, ich habe die Kinder niemals angelogen. Ich habe auch gesagt, ich habe den Papa angezeigt. Ich habe die Kinder in keinster Weise angelogen, verstehst du? Und ich finde, man muss halt auch als Frau, auch, ich meine, ich habe ihn vielleicht auch verbal provoziert. Ja. Ja, also ich bin kein Mensch, der sich von Fehlern freisprechen möchte. Ja. Mit Sicherheit nicht. Aber ich bin der Meinung, dass auch jede Frau, wenn einmal was sowas passiert ist, auch an sich denken sollte, warum es geschehen ist. Ja. Weißt du? Man nicht nur mal sagen, dass ja, der war so böse oder nein, das zählt bei mir nicht. Hat er sich denn ich weiß, ich habe auch Fehler gemacht, ich habe ihn verbal provoziert. Hat er sich denn jetzt darf ich mal zwischenfragen? Hat er sich denn jetzt im Nachhinein bei dir entschuldigt für das, was früher gelaufen ist? Ja. Er wird es nie wieder tun und wir sind die Tränen gelaufen, wie er sich entschuldigt hat. Also ehrlich, so habe ich meinen Mann noch nie erlebt. Doris, ich gratuliere dir dazu. Das ist doch eine schöne Geschichte, mal so eine Entwicklung der Geschichte zu hören. Das heißt, die Familie ist wieder zusammen, er hat sich verändert und ihr seid ein glückliches Paar. Ja, aber was mir auch wichtig war und was auch ihm wichtig ist, ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr zusammenziehen. Jeder braucht seinen Freiraum, weißt du, man kann sich trotzdem sehen. Perfekt. Und es funktioniert. Verstehst du? Und es funktioniert. Ja, so muss es sein. Ich danke für die Geschichte von dir. Das ist eine schöne, vielleicht auch hoffnungsmachende Geschichte, vielleicht für andere Leute auch. Ja, du, dann könnte ich von dir bitte ein Autogramm haben. Sehr gerne. Wir rufen dich noch einmal an wegen deiner Anschrift. Danke dir. Tschüss, Doris. Liebe Grüße zum Christian, der war sehr, sehr nett. Okay, ist ausgerichtet. Tschüss, ciao. Guten Abend. Tschüss. Tschüss. Und das geht weiter mit Uli und Uli ist 50. Guten Morgen, Uli. Ja, hallo. Guten Morgen, Uli. Julian. Grüße dich. Um was geht's? Ja, ich komme gerade frisch aus Mallorca zurück. Du Glückspilz. Mir geht's gut. Ich bin knackig braun. Und ich wollte was kurz erzählen. Also ich habe ein relativ bewegtes Leben geführt und führe das noch immer. Und ich war jetzt beim Newcomer-Contest am Ballermann. Ja. Und das war einfach mal vor ein paar Monaten eine Schnapsidee und zwei Freunde haben mir einen Text komponiert und damit bin ich jetzt aufgetreten. Also vor vielen Jahren war ich mal Striptease-Tänzer. Oh ja, das klingt alles ja sehr bewegt, das Leben. Ja, hab das sehr lange gemacht und... Bis zu welchem Alter hast du das gemacht? Ich fing an mit, ich hörte, ne, wann war das, 21 bis ich 38 war. Ja. Habe ich gestrippt, also... Nebenbei auch studiert und andere Sachen gearbeitet. Ach so. Und bin auch deutsches Bruce Willis-Double. Davon lebe ich auch. Oh, dann kann ich mir vorstellen, wie du aussiehst. Ja. Ja. Und ich höre gerade von meiner netten Regie, dass wir sogar Fotos haben von dir. Ja, ich habe ein Foto. Ich habe euch was geschickt. Ah. Ja, ich würde gleich sagen. Jo, das bin ich. Es ist der Star aus Hollywood. Ja. Jetzt hätte ich ja gerne noch ein Foto von dir als Stripper. Hast du nicht, ne? Ich hab noch alte Fotos, aber ich bin froh, damals gab es noch nicht ganz so viel im Internet. Ja, ja, ja. Und dass das nicht mehr alles so auftaucht, aber es war eine schöne Zeit, eine lustige Zeit. Ja, und irgendwann dachte ich mir, komm, du bist jetzt 50. Ja. Und jetzt machst du das einfach. Ich liebe die Bühne. Ja. Ich bin nicht der großartigste Sänger, dazu stehe ich auch. Und am Ballermann singen nun mal viele Leute Vollplayback. Und das war jetzt so ein Contest, Newcomer Contest nennt sich das? Ja, genau. Ja. Und da singt man dann irgendwo Ballermann-Sachen? Genau. Wie hieß denn dein Lied, was du zum Besten gegeben hast? der Flaschengeist. Das heißt einfach Flaschengeist. Flaschengeist, okay. Und so, ja, so ich hab eine Glatze. Ah, da sieht man mich jetzt im Fernsehen ohne die Brille, so wie ich sonst aussehe. Ah, sag mal, der Mann neben dir, ist das nicht der, wie heißt der denn? Ich will es gar nicht sagen, das ist der Bert Wollersheim. Natürlich, aus Düsseldorf, der Puffbesitzer, der berühmte Puffbesitzer. Ja, seine Frau, die singt dort auch. Das sind ja ganz viele Leute von Trash-TV, kann man sagen. Ja, jetzt erzähl doch mal, welchen Platz du belegt hast. Ja, und zwar folgendes. Platzierungen gab es als solche sonst nicht. Es gab, wurde ein Gewinner ermittelt. Ja. Und es gab die Jahre zuvor eine Jury, das hat es dieses Jahr leider Gottes nicht gegeben. Ja. Und es ging nach dem Applaus her. Und ich muss neidlos anerkennen, es war eine Frau, die gewonnen hat. Sie hat fabelhaft gesungen. Übrigens die einzige, oder ich glaube, es waren nur zwei, die wirklich echt live gesungen haben. Also das ist toll. Sie hat leider Gottes gar kein Ballermann-Lied gesungen, sondern von Helene Fischer was und nachher Halleluja. Ich höre gerade, dass wir sogar ein Stück von deinem Song noch einspielen können. Ich muss meine Regie mal fragen, ob wir das jetzt zwischendurch machen oder ganz am Ende der Sendung. Ja. Jetzt hören wir deinen Song. Ja, okay. Ich bin der Flaschengeist, du hast alle Wünsche frei, wenn du an meiner Flasche reichst. Ich bin der Flaschengeist, ich bin der Flaschengeist, nimm lieber mich, bevor du dich an andere Flaschen schmeißt. Ja, also, das passt ja bestens zum Ballermann. Ja. Und du sagst, du kannst nicht singen, ist doch okay, dafür reicht's doch. Doch, ja, inzwischen kann ich schon was besser. Aber sag mal, damit kann man doch keinen, also auf der Ebene kann man doch keine Kohle verdienen, ne? Oder doch? Ganz ehrlich, es sind dort viele Leute, die kriegen zwischen 6.000 und 10.000 Euro am Abend. Also das ist nicht so schlecht, finde ich. Ehrlich, auch also wenig prominente Sänger bekommen so viel Geld am Abend? Nein, das sind dann schon die, ein absoluter Aufsteiger ist Icke Hüftgold, natürlich ein Künstlername. Ja. Er hat einen Song, der heißt Dicke Titten Kartoffelsalat. Dicke Titten Kartoffelsalat, na klar. Ja. Und wenn man am Ballermann steht und einfach nur singt auf der Bühne, ole, ole, ole, das ganze Publikum singt dann mit, dicke Kartoffelsalat, und so geht das halt eben. Aber ist es denn jetzt so, dass du dann auch jetzt mit deinen Sachen oder mit dem Flaschengeist auch auftreten wirst demnächst? Ja, ich habe sehr viele Auftritte, merkwürdigerweise in Holland. Mhm. Und ich habe auch selber viel, viel Werbung gemacht, bin sehr viel durch die Gegend gefahren, habe E-Mails verschickt. Ach, mit meinem Song. Und das sind so Schlagerveranstaltungen, Mallorca-Partys, yeah. Da trete ich auf. Und habe auch jetzt auf Mallorca sehr viele Kontakte knüpfen können. Und das heißt, du willst richtig jetzt in diese Unterhaltungsbranche einsteigen? Ja, und mir macht's riesen Spaß. Also ich stehe eigentlich seit 30 Jahren fast auf der Bühne als Moderator, Entertainer. Und das war einfach eine neue Idee, einen Song zu singen. Ja. Und mir macht es einen riesen Spaß, auf der Bühne zu sein, auch damals schon als Striptease-Dancer oder vor der Kamera. Ich hab zum Beispiel 2 Jahre bei Niedrig und Kuhnt einen Gerichtsmediziner gespielt auch. Und es geht eigentlich nicht unbedingt um das, was ich mache, sondern einfach auf der Bühne die Leute zu unterhalten. Und ich liebe das ohne Ende. Uli, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ja. Ich habe mich vor vielen Jahren mal mit Jürgen Drews darüber unterhalten, der auch, ich glaube, das ist der Star, ne, auf Mallorca immer noch, ne? Absolut der Nummer 1. Ja, genau. Habe ich auch zu dem Jürgen gesagt, das frage ich dich jetzt auch. Ist es nicht irgendwo auch ein bisschen peinlich, sowas zu machen? Ich finde es ganz ehrlich gesagt nicht peinlich. Die Leute wissen, es ist Show, es ist Party. Mhm. Dort wird halt eben auch sehr viel Alkohol konsumiert. Mhm. Das ist klar. Und die Leute wollen einfach mal richtig abschalten. Mhm. Also das Gehirn auf Reset schalten praktisch und mitfeiern. Und mich stört es ehrlich gesagt nicht. Ich mag das. Ich weiß, wer ich bin, privat, persönlich. Ja. Und zum Beispiel, ich nehme nochmal das Beispiel Icke Hüftgold. Ich habe ihn jetzt näher kennenlernen dürfen. Ja. Der ist privat ganz anders als auf der, also auf der Bühne. Das ist ja so oft bei solchen Künstlern, wenn man die privat dann trifft, sind das ganz seriöse, differenzierte Menschen und gar nicht so auf Krawall gebürstet, wie man das vielleicht denken könnte. Lieber Uli, die Sendung ist rum. Jetzt haben wir dich aber hier präsentiert und das ist ja toll. Und ich wünsche dir viel Glück und viel Erfolg und eine große Karriere als Sänger. Vielleicht hören und sehen wir noch mehr von dir. Vielen lieben Dank, Domian. Alles Gute, Uli. Tschüss. Ciao. Jo, ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Der Einstieg in diese Woche in der Tennis, Dennis Eickmeier. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.